Kronos und der Greis von Balladen von Karl Spitteler. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Balladen von Karl Spitteler. Kronos und der Greis. In finsterer Nacht, auf steilen Wolkenpfaden, gefesselt, einem Übeltäter gleich, schied der verbannte Kronos grambeladen aus seinem goldenen Himmelskönigreich. Die lichtumblaute Götterburg zu tauschen mit des Kositus Tränenwogen rauschen. Zwei stumme Häscher ritten vor dem Wagen, zwei andere folgten lautlos hintendrein. Ihr Ohr blieb taub auf alle bangen Fragen, und die geschlossenen Lippen schwiegen, nein. Und daß beim Jammer die Beschimpfung wohne, war er verhöhnt mit einer Flitterkrone. Als sie gen Morgen kamen auf die Erde, wo sie an einem Brunnen pflogen Rast, nahte des Wegs mit schwankender Gebärde ein Greis, gebrochen von der Jahre Last. Trüb war sein Blick, der nach Erlösung lechzte, und öfters hielt er still und stöhnt und ächzte. Willkommen mir, Gefährte meiner Leiden, seufzt ihm entgegen der entthronte Gott. Wen Macht verlässt und Kraft und Jugend meiden, er fahre hin, sein Antlitz wird zum Spott. Geht Trost, ein jeder muß sein Dasein sühnen, sprich frei, du darfst dir einen Wunsch erkühnen. Unwillig hob der Greis die buschigen Brauen und rümpfte mürrisch den entzahnten Mund. Dann, näher pilgernd, ohne aufzuschauen, gab er verächtlich ihm die Antwort kund. Wer du auch seist, behalte deine Gaben. Wen Durst nicht brennt, den kann der Quell nicht laben. Willst du beglücken, willst du Segen spenden, frag an beim Jüngling, dem der Wunsch noch reift. Frag an beim Kinde, das mit gierigen Händen nach jedem bunten Gegenstande greift. Was diese Welt enthält, ich hab's genossen. Mein Maß ist voll, mein Kreis ist abgeschlossen. Geschehe das Wunder, das vom Himmel stiege, Allvater Kronos und mich wissen ließ, die Ahnenleiter und Geschlechter riege, der Sippe, die mit meinem Namen hieß. Er würde köstlicher mein Herz ergötzen als Geld und Gut mit allen irdischen Schätzen. Aus die gebundenen Dulderhände nieder sah schweigend der Gefangene und sann. Dann schloss er dichtend die Prophetenlieder, erhob die Stimme singend und begann, vor dem erstaunten Hörer auszubreiten die süße Sage der entschwundenen Zeiten. Rückwärts sich wendend mit Gedankenschritten zog er, was die Erinnerung verlor und was dem blöden Menschenblick entglitten, behutsam aus der Dunkelheit hervor, sang ihm von seinen Eltern und Verwandten und wob das Unbekannte zum Bekannten. Kein Name, kein begehrtes Antlitz fehlte, der Liebeskette mangelte kein Glied. Freundschaft durchwärmte, was er auch erzählte, und was er immer nannte, war zum Lied. Mocht er Erlebtes, mocht er Fremdes schildern, ein Heimatodem quoll aus allen Bildern. Die Not des Augenblickes war vergessen, auf Geisterflügeln schaukelte der Kreis, mit offenem Munde horchend unterdessen, lagen die Wächter ringsherum im Kreis. Das Bächlein spann den Takt mit leisem Munde, die Dämmerung schwieg und staunend stand die Stunde. da gellt ein Hahnenschrei, die Sonne weckend, vom Gipfel steigt der Tag im Morgenrot. Die Wächter, je aus ihren Träumen schreckend, erfassen wieder Auftrag und Gebot. Getümmel, Schelten, Streit, Befehle schallen, vorwärts, und weiter geht's mit Peitschenknallen. Sieh, welche Zauberkraft verjüngt den Alten, das Auge flammt, der Nacken reckt sich auf, das emsig fliehende Gespann zu halten, stürzt er ihm keuchend nach in tollem Lauf. Jetzt humpelt er im Gleichschritt mit den Speichen, klammert sich kläglich fest und will nicht weichen. Ein letztes Wörtchen noch vergönnt zu fragen, halt ein, so hört doch Gnade, gebt Erlaub. Die Geißel pfiff, es rasselt der Wagen und schüttelte den Alten in den Staub. Ferner und ferner klapperten die Hufe und mutlos starben seine Schmeichelrufe. Ende von Kronos und der Greis, aufgenommen von Julia Niedermeier.